Aus diesem Gesichtswinkel eines sicheren Wissens um die eigene Unfähigkeit, in derartigen Dingen mitzusprechen, einer Bequemlichkeit und Denkfaulheit, die sich der dem Juden verdankten Reichtümer erfreut, ohne sich Vogelstrauß spielend über die Hand in Hand damit einhergehenden wirtschaftlichen Verwüstungen graue Haare wachsen zu lassen, entspringen die seltsamsten Verfügungen, welche den Christen des Mittelalters von allem Geldbetriebe geradezu gesetzlich ausschalteten und alles, was mit Geldanleihe, Wucher, Zinsen, Finanzoperationen irgend zusammenhing, den Juden zu freiem Schalten und Walten überantwortete. Um nur ein Beispiel anzuführen aus der Fülle solcher Erlässe, die den Juden seit je die Geldwirtschaft unbestritten und unbestreitbar auslieferten, sei eine Verordnung vom Jahre 1266 eines Erzbischofs Engelbert II. Von Köln wiedergegeben, die christlichen Hausierern, die Geldgeschäfte betreiben wollten, verbot, sich in Köln niederzulassen, weil den Juden hierdurch Nachteil erwächst und da die Juden allein bei dergleichen Freiheiten, wie es billig ist, zu schützen sind. Mit magischem Lichte leuchtet aus solcher Verfügung hervor, welch furchtbares Missverständnis, welch nicht mehr gut zu machendes Verbrechen am eigenen Volke all die christlichen Machthaber begingen, da sie, einsehend, wie sie und ihre Untertanen von jenen Mysterien der Finanzwirtschaft keine Ahnung hatten, in der Freude ob der zuströmenden Reichtümern dem beweglichen Geist geradezu die Begründung und Anordnung des gesamten Wirtschaftsbetriebes anheimgaben, anstatt Faulheit und Unbehagen jenen Denkbereichen gegenüber überwindend, auch nur den Versuch zu machen, eine dem fassenden Geiste gemäße und seiner Einsicht und Kontrolle zugängliche Wirtschaftsordnung zu erzielen. Und so muss es denn ein für allemal klipp und klar herausgesagt werden. Seitdem es dem fassenden Geiste in der Welt gelungen war, größere Staatsgebilde zu schaffen, hat es der Jude verstanden, Gestaltung und Verwaltung des Wirtschaftslebens an sich zu reißen, und es ist dem fassenden Geiste niemals gelungen, ein seiner Struktur gemäßes und angepasstes Wirtschaftsleben zu gestalten. Und so haben wir denn seit je geradezu die wirtschaftliche Weltordnung des beweglichen Geistes, eine Wirtschaftsordnung, die in seltsamen Gegensatze stand und steht zu allem übrigen staatlichen Einrichtungen fassenden Geistes, und die denn auch zu guter Letzt mitwirkte und bewirken muss, dass die derart uneinheitlichen und bröckeligen Staatsgebilde zusammenbrechen. So wird es denn unsere Aufgabe im Folgenden sein, die Wirtschaftsordnung des beweglichen Geistes, die einzige, mit der wir es bisher in der Neuzeit zu tun hatten, in ihrem Verhängnis und ihrer Umgestaltung des gesamten Lebens zu ergründen, ehe wir es wagen können, der noch nie versuchten Wirtschaftsordnung des fassenden Geistes näher zu treten. Was dem Deutschen, dem letzten Arier, der noch nicht ganz in den Bann der beweglichen Wirtschaftsordnung bis zum Umsturze gezogen war, zugleich aber auch dem reinsten Arier in Bezug auf Ahnungs- und Verständnislosigkeit der beweglichen Wirtschaft hier unerreichbar mangelt und verschlossen bleibt, das war den Weisen von Zion seit je auf das Deutlichste bewusst, und sie haben den Triumph ihrer Überlegenheit nach dieser Richtung hin in jenen geheimen Kongressdokumenten verachtungsvoll zum Ausdrucke gebracht, sich selber an der unbegreiflichen Dummheit ihrer Wirtsvölker weidlich illustrierend. So heißt es zusammenfassend, Seite 134 jenes kostbaren Buches, »Wir haben erreicht, was wir wollten«, Leichtsinn und Kurzsichtigkeit der nichtjüdischen Herrscher in allen Fragen der staatlichen Geld- und Steuerwirtschaft, Käuflichkeit und Unfähigkeit der höchsten Staatsbeamten haben alle nichtjüdischen Staaten uns, den Juden, gegenüber in eine derartige Schuldknechthaft gestürzt, dass sie sich niemals davon befreien können. Sie dürfen aber nicht vergessen, meine Herren, welche unsägliche Mühe und wie große Geldopfer wir bringen mussten, um dieses Ziel zu erreichen. Dann aber Seite 137, da jedoch die meisten Untertanen der nichtjüdischen Staaten in Geldangelegenheiten völlig unbewandert sind, so haben sie stets Kursverluste und Herabsetzungen des Zinses dem Wagnis einer neuen Anleihe vorgezogen. Schon diese beiden Zitate alleine werden genügen, uns zu erweisen, wie aufschlussreich eine eindringliche Beschäftigung mit jenen Ausführungen, die so indiskret aus der Judenschule schwatzen, sein muss und wie sehr es angezeigt sein wird, beim Durchdenken der heutigen, ganz und gar jüdischen Wirtschaftsordnung immer wieder auf dies unersetzliche Buch zurückzukommen. 14. Die gesamten Gesetze der Nationalökonomie, wie sie der heute herrschenden Wirtschaftsordnung nachzuhumpeln versuchten, ohne dem seit je waltenden ungeheuren Schwindel des beweglichen Geistes jemals in die Karten geschaut zu haben, müssen als blasse Theoreme weltfremder arischer Theoretiker oder aber als der bewusste Schwindel wohl eingeweihter und mit dem Plane der Vernichtung sämtlicher arischer Völkerschaften wohlvertrauter jüdischer Gelehrter aufgefasst und bezeichnet werden. Denn die geradezu läppische Ahnungslosigkeit zu glauben oder aber die fanatische Schlauheit, sich so zu stellen, als glaube man, dass Konsumtion und Produktion sich friedlich und ganz ungestört aufeinander einstellen, ohne dass das Zwischenglied des beweglichen Geistes nach links und rechts seine psychagogischen Künste und Beschwindelungen im Dienste eigenster Ziele einschaltete, zwingt zu dieser despektierlichen Definition der nationalökonomischen Wissenschaft. In der Tat aber hat, was an theoretischer Nationalökonomie bislang unter jüdischer Patronanz hervortrat, vor den wahren und wesentlichen Wirtschaftsproblemen Vogelstrauß spielend in keuscher Verschämtheit die Augen zu Boden geschlagen, um jene belanglosen und nebensächlichen Nebenerscheinungen nicht weiter beachten zu müssen. Nun aber muss es klipp und klar herausgesagt werden, dass seit jenen längst versunkenen Tagen eines frühmittelalterlichen Marktlebens, da die Erzeuger selbst ihre Ware zu Markte brachten, jenen Preis berechnend, der ihren bescheidenen Lebensunterhalt zu gewährleisten versprach, niemals mehr im europäischen Wirtschaftsleben die Preise sich nach jenen so unschuldig tuenden und ahnungslos den schlauen Vermittler übersehenden Gesetze von Angebot und Nachfrage richteten. Freilich außerhalb des Marktlebens, solange es noch Zünfte gab und der Konsument direkt bei dem Erzeuger den Bedarf an täglichen Gebrauchsgegenständen deckte, da waltete jenes Gesetz eines goldenen Zeitalters noch im unverstörten Auspendeln von schaffender Bemühung und jeweiligem Bedürfnis. Sobald aber der erste Mann der Beweglichkeit in diese unverstört friedliche Welt wie der Wolf in die Lämmerherde mit seiner rastlos suchenden Raubgier einbrach, da begann die Vergewaltigung des arischen Wirtschaftslebens durch den beweglichen Geist und eine Nationalökonomie hub an, deren für die Wirtsvölker unökonomische Gesetzmäßigkeit nur jenen Eindringlingen zugute kam, die nun auch meisterlich dafür Sorge zu tragen wussten, dass keinerlei richtige theoretische Einsicht, kein Strahl aufdämmernder Erkenntnis ihren Raub- und Siegeszug im arischen Wirtschaftsbereiche behellige und verstöre.